Kundgabe 6076. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.10.1954. Segen der Krankheit. Kreuzträger für die Seele. Dies lehret euch mein Wort, dass ihr mir nachfolgen sollet. Den Weg der Nachfolge Jesu zu umgehen, führet nicht zur Vollendung. Denn ihr gehet dann einen Weg, der nicht meinem Willen entspricht und daher auch nicht zum Ziel führen kann. Jesu nachfolgen heißt, in gleicher Liebe, mit gleicher Sanftmut und Geduld, das Kreuz auf sich nehmen, das euch zu tragen auferlegt ist. Er ist wahrlich einen Kreuzweg gegangen, und kein Mensch hat ihm die Leiden abgenommen, die er tragen musste für seine Mitmenschen. Aber er hat durch diese Leiden die große Schuldenlast den Menschen abgenommen und entsühnt. Er hat gelitten für andere. Und so auch sollet ihr Menschen das Kreuz tragen für eure Seele, die unermesslich leiden müsste im jenseitigen Reich, wenn ihr euch nicht auf Erden durch die Nachfolge Jesu als Kreuzträger erwiesen hättet. Der Mensch soll seiner Seele ein geistiges Kleid schaffen, das zum Lichtempfang dereinst geeignet ist. Und also müssen die Umhüllungen der Seele gleichsam hinweggeschmolzen werden, die für die Lichtstrahlen noch Widerstand bedeuten, der undurchdringlich ist. Denn auch der Mensch selbst soll etwas dazu tun und sich nicht allein auf die Vergebung der Sünden durch Jesus Christus stützen, solange ihm auf Erden die Möglichkeit gegeben ist, seinen Seelenzustand zu verbessern mit Hilfe göttlicher Gnade. Ihr sollet gleichzeitig die Umhüllung selbst auflösen, nicht nur die Seele davon befreien. Ihr sollet wieder die Schuld tragen des unerlösten Geistigen, das eure Seele gefangen hält. Ihr sollt diesem Geistigen gleichfalls weiterhelfen in seiner Entwicklung zur Höhe. Ihr sollt geduldig leiden für das noch weit unter euch stehende Geistige, das ich euch erwählte, um aus seiner Fessel herauszukommen. Denn es sind alle körperlichen Leiden und Gebrechen Äußerungen dieses unseligen Geistigen, dem ihr nun wieder helfen könnet und sollet, indem ihr den Weg der Nachfolge Jesu gehet, indem ihr das Kreuz geduldig auf euch nehmet und gleichfalls eine Schuld ausgleichet für dieses weit unter euch stehende Geistige, auf das ihm der Weg zur Höhe leichter werde, auf das es einer Schuld schon ledig ist, bevor die Aufwärtsentwicklung auch für dieses Geistige beginnt. Jesus hat euch aufgefordert, ihm nachzufolgen. Er hat euch aber auch erlöst von der Sünde und ihren Folgen. Wie wollet ihr nun einen Gleichklang finden von beidem? Er will euch von eurer Schuld befreien, aber er fordert dennoch, dass ihr das Kreuz tragen sollet. So wie seine Liebe euch, also seinen Mitmenschen galt, so soll auch eure Liebe dem gelten, das eure Hilfe benötigt, auf dass es auch in den Zustand komme, wo nun die Erlösung durch Jesus Christus an ihm vollzogen werden kann. Auch ihr sollet beitragen an der Erlösung des Unfreien, und euch obliegt die Sorge um das Geistige, das eure Seele als Hülle umgibt, das aufgelöst werden muss, um den Lichtstrahlen Eingang zu gewähren, die für die Seele Leben bedeuten. Das Auflösen dieser Hüllen ist ein Erbarmungswerk, an dem ihr selbst euch beteiligen müsset, weshalb euch der Auftrag Jesu wurde. Nehmet euer Kreuz auf euch und folget mir nach. Amen.